Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, ihn von seinen Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puhs. Ich bin so ein bisschen der, könnte sagen, Pastor der Kirche. Wir mit Nordstern sind ja noch ganz am Anfang. Eine kleine, junge Kirche, die noch gar nicht so lange da ist oder die gerade erst noch im Werden ist. Und wir freuen uns. Wir starten nämlich heute, das ist was Besonderes, mit unseren regelmäßigen Gottesdiensten. Wir haben ein paar Mal ausprobiert, das hat der Nils schon erwähnt, im Frühjahr. Und jetzt haben wir uns überlegt, das ist eigentlich was, was wir so gerne machen, Gottesdienst zusammen feiern und dazu einladen, dass wir das gerne jeden zweiten Sonntag machen wollen. Das heißt, ab heute ist der erste, werden wir zumindest mal bis Weihnachten jeden zweiten Sonntag Gottesdienst haben und mal sehen, was dann danach so kommt. Also herzlich willkommen, es ist heute ein besonderer Schritt für uns auch, sowas zu starten. Und wir haben uns überlegt, was machen wir eigentlich, wenn man so eine Kirche anfängt, ganz am Anfang, was macht man dann auch so vielleicht inhaltlich? Oder was wäre jetzt so auch mal Gegenstand von etwas, worüber wir nachdenken könnten in diesen Gottesdiensten und ich auch in meinen Predigten? Und wir haben uns überlegt, eigentlich ist das, womit wir anfangen wollen, das, was auch in diesem Zitat ganz am Anfang dieses Heftes, was ich hier reingedruckt habe, von Martin Luther vorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Auf der ersten Seite, wenn man es aufschlägt, ist ein Zitat drin von Martin Luther, der gesagt hat: Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das hat Luther so gesagt vor fast 500 Jahren und ich glaube, es stimmt bis heute. Er hat gesagt, das, was irgendwie der Schatz der Kirche ist, das, was der Kern von christlichem Glauben ist, das ist das Evangelium. Evangelium. Vielleicht das Wort schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Und um genau diese Frage zu beantworten, wollen wir gerne so die ersten 3 Gottesdienste, die wir jetzt regelmäßig machen, zu dieser Frage machen. Was ist das eigentlich, das Evangelium? Was steckt da drin? Wie funktioniert das? Was ist eigentlich diese Idee mit dem Evangelium? Was bedeutet eigentlich dieses Wort? Und wir wollen gerne diese Idee von dem Evangelium intensiver gemeinsam angucken und verstehen. Denn von diesem Evangelium, von der Idee, dass es eine gute Botschaft gibt, das ist nämlich das Wort übersetzt. Evangelium, Euangelion, bedeutet so viel wie die gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist der Kern des christlichen Glaubens, ist die, das Zentrum, wie Luther gesagt hat, der Schatz von dem, wo, was in, mittendrin steckt. Und ich habe diese Geschichte von dem Naaman rausgesucht, aus dem zweiten Buch Könige, aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, weil in dieser Geschichte sich nämlich ganz viele der Prinzipien des Evangeliums ganz toll zeigen. Und wir werden diese Geschichte in drei Teilen in den nächsten drei Gottesdiensten, die wir zusammen feiern, also diesen September noch zwei weitere, so ein bisschen durchgucken. Und ich glaube, dass man in dieser Geschichte von dem Naaman so manches zu dem Thema Evangelium, was ist das eigentlich, entdecken kann. Dieser Naaman, der hat, und das habt ihr eben schon gehört, Gott erlebt. Also er ist ein kranker Mann gewesen, der losgezogen ist, um Gott zu begegnen. Er ist auf die Suche gegangen nach Gott. Und er hat ihn erlebt. Er hat was mit Gott erlebt. Und das ist das, was ich mir wünsche, auch so ein bisschen für mich in diesem Gottesdienst und für uns alle. Dass wir so ähnlich wie Naaman vielleicht Gott begegnen und das mit etwas mit uns verändert. Weil Gott zu begegnen oder Gott zu erleben, ist etwas anderes, als einfach nur sich so ein paar schlaue Gedanken zu machen. Meine Tochter Maya, die da hinten gerade draußen ist, die hat vor 2 Jahren so ein Erlebnis gehabt, wo sie etwas viel tiefer erlebt hat, als nur, dass sie es verstanden hat. Wir waren zusammen im Zoo und es war nicht hier in Frankfurt, ich weiß gar nicht mal, ich glaube in Köln oder sowas. Und in diesem Zoo gab es ein tolles, großes Tigergehege. Und dieses Tigergehege war so gebaut, dass also das relativ natürlich draußen so die Tiger rumlaufen konnten. Und dann war halt so eine Wand, eine Mauer, wo man nicht durchgucken konnte, aber dann war so ein Teil, so ein paar Meter breit, wo halt wie so eine große Glasscheibe war, wo dann die ganzen Leute, die den Zoo besuchten, reingucken konnten, um den Tiger eben zu sehen. Und sie stand, 2 Jahre alt, so direkt vor der Glasscheibe und hat da so reingeguckt und wollte sehen, wo der Tiger ist. Und dann war aber keiner zu sehen. Und wir haben noch einen Moment gewartet und sie hat sich zu mir rumgedreht und was mit mir geredet und in dem Moment kam so von der Seite hinter der Wand her der Tiger und blieb genau vor ihr stehen. Und sie hat sich rumgedreht und stand also wirklich Auge in Auge so hinter der Glasscheibe mit dieser majestätischen Katze, die dann noch ein kleines Stückchen größer als sie war. Und es war wirklich interessant, weil so es war so, also hat gar nicht erst geschrien, das hat so ein paar Sekunden gedauert, bis das dann passiert ist. Und der Tiger hat nicht, also es waren nur so ein paar Sekunden, die er da auch stehen geblieben ist. Und dann ist er einfach weitergegangen und dann fing man an zu schreien und ja. Und da hat sie, glaube ich, etwas, da ist etwas passiert. Sie hat den Tiger erlebt. Sie hat ihn nicht nur verstanden, also dass es eine Katze ist und sie groß ist mit Streifen drauf und so weiter, sondern sie hat etwas erlebt. Sie hat etwas gemerkt. Sie hat etwas gespürt von der Majestät, die diese Katze hat. Sie konnte auch nicht ausblenden, dass da eine, also konnte auch nicht, dass einfach alles, sie hat nicht realisiert, dass sie nicht in Gefahr ist, weil einfach eine Glasscheibe dazwischen ist, sondern in dem Moment hat sie es wirklich gespürt. Alles das gespürt, was wir eigentlich spüren würden, wenn wir so ein Tier auch in freier Wildbahn direkt vor unserer Nase erleben würden. Das hat sie erlebt. Und ich glaube, das Gleiche ist mit Naaman in dieser Geschichte passiert mit Gott. Er hat nicht nur verstanden, wer Gott ist, so ein bisschen intellektuell darüber nachgedacht, begriffen, welche Eigenschaften er hat oder was das Evangelium ist oder was Glaube bedeutet, sondern er hat es erlebt. Er hat ein Erlebnis mit Gott gehabt. Und das ist das, was ich mir wünsche, auch für uns. Und vielleicht kann so ein Gottesdienst wie heute so etwas sein oder so ein bisschen sowas sein wie so ein Erlebnis mit Gott. Also was ist das, was Naaman hier verändert hat. Er ist losgezogen und es ist ein bisschen wie eine Geschichte, oder man könnte es überschreiben mit die Geschichte eines syrischen Generals, der nach Israel geht, um bei dem Gott Israels Hilfe zu suchen. Und das ist eigentlich schon unglaublich. Also ich nehme euch ein ganz klein bisschen mit in die Geschichte damals. Der Naaman war Aramäer, das ist quasi das Volk, was damals in der Gegend lebte, wo heute Syrien ist. Und das waren so die Erzfeinde von Israel. Und zu der Zeit, wo Naaman lebte, waren die gerade sehr mächtig. Also das war ein sehr mächtiges Volk in der ganzen Gegend. Die Israeliten hatten gerade eine Zeit, wo sie nicht so auf der Höhe waren ihrer Macht. Und dieser Naaman war der erste Mann unter dem König. Also es gab den König von Aram und dann gab es quasi seinen Kanzler oder irgendwie sowas könnte man nennen, seinen obersten General, all diese Dinge. Und das war dieser Naaman. Und für ihn nach Israel zu gehen, also in das Land seiner Feinde, zum Gott der Feinde, weil die Aramäer hatten ja auch so ihre Vorstellungen von Glauben und Göttern, das war so ziemlich das allerletzte, was er eigentlich machen würde. Das war nichts Normales. Das war total komisch. Wahrscheinlich haben alle seine Freunde gesagt, du bist verrückt. Und wahrscheinlich haben auch irgendwie, hat er selber gedacht, was mache ich hier eigentlich? Man könnte fast sagen, es war so, als würde heute ein junger, erfolgreicher, aufgeklärter, toleranter junger Mann oder junge Frau aus Frankfurt in die Kirche gehen und sich einen Gottesdienst anhören. Kirche ist ja heute auch nicht mehr unbedingt so das, wo alle Leute sagen, da geht man unbedingt immer hin. Und vielleicht denkt man sich auch selber, na, was meine Freunde da wohl zu denken, wenn die wissen, dass ich heute hier bin. Aber ich glaube, er hat etwas erlebt, der Naaman. Und ich glaube auch, dass das bis heute, wenn wir diesen Gott erleben, dass es nicht umsonst ist oder dass es heute und bis heute noch sich diese Idee lohnt, sich damit zu beschäftigen. Er tat es, weil er schon längst an diesen Gott glaubte, sondern er suchte ihn. Und das ist so ein bisschen heute das, worüber ich genauer uns Gedanken machen will. Was heißt es eigentlich, Gott zu suchen? Dieses Evangelium zu finden? Auf die Suche zu gehen nach diesem Erlebnis mit Gott? Ich habe drei Punkte, die in diesem Text hier, glaube ich, drinstecken. Das erste ist, warum Menschen Gott überhaupt suchen? Wie Menschen Gott suchen? Und wie Gott uns sucht. Erstens, warum Menschen Gott suchen. Zweitens, wie Menschen Gott suchen. Und drittens, wie Gott uns Menschen sucht. Also erstens, warum Menschen überhaupt auf die Suche nach Gott gehen. Also der Naaman hat ja mit Gott nichts zu tun gehabt vorher. Er hat ein vollkommen anderes Weltbild, vollkommen anderes Lebenskonzept, ganz anderen Glauben auch. Was führte ihn eigentlich dazu, sich auf die Suche zu machen nach Gott? Ich glaube, es waren zwei Dinge, die er verstehen musste, damit er auf diese Suche oder bei dieser Suche verstanden hat. Erstens, er musste sehen und verstehen, dass Selbstsicherheit, also seine Selbstsicherheit, eine Lüge ist. Wenn man in Vers 1 reinguckt, das ist schon sehr interessant, wie das da so beschrieben wird. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne da richtig mit reingucken. Dann steht so, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein vortrefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgeachtet. Durch ihn gab er den Aramäern den Sieg und er war ein gewaltiger Mann. Also man kann kaum in einem Satz einem Menschen mehr Komplimente machen. Das war so richtig, das war so der Mann aller Männer in Aram. Also ich meine, der König war König aufgrund von Erbfolge, der hat sich das nicht verdient, aber dieser Kerl, das war der Mann von Aram, der war nicht nur ein richtiger Kerl, sondern der hatte auch unendlich viel Knete und Beziehung und Einfluss und der war wahrscheinlich auch schlau und gebildet bis unter die Decke und das war so richtig, der hatte alles. Und wenn man sich so jemand vorstellt, so einen erfolgreichen Typen, dann war es der. So der typische, optimale Schwiegersohn, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie alt er war, steht hier nicht. Er hat auf jeden Fall eine Frau gehabt, also verheiratet war er irgendwie schon, aber sonst ist nicht viel erwähnt. So ganz jung wird er wahrscheinlich nicht mehr gewesen sein, wenn man so eine Position schon erreicht hat. Auf jeden Fall wird es hier sehr ausgeschmückt, dass er jemand war, der was drauf hatte. Und wahrscheinlich auch jemand war, der, wenn ihm Probleme begegneten, er einfach dachte, das packen wir jetzt mal an, ich habe mein Leben in der Hand und ich kriege das geregelt. Allerdings, die nächsten beiden Worte, die in diesem Text stehen, die machen den Unterschied. Er sagt, da steht dann, jedoch aussätzig. Und diese beiden Worte, die haben wahrscheinlich sein Leben verändert. Komplett auf den Kopf gestellt. Er, der Typ, der alle seine Ziele erreicht hatte, der alle Probleme immer erledigt kriegte, der sogar noch alle Probleme, die der König ihm vor die, da war keine Herausforderung zu groß für ihn, jedoch aussätzig. Eine hässliche Krankheit, Aussatz. Das ist so eine Krankheit, wo man, und die hatte er wohl intensiv, das ist so eine Krankheit, die ist überall am Körper, fängt irgendwie damit an, dass Zellen absterben und es sieht auch richtig hässlich aus, es kann richtig hässlich so im Gesicht dann werden und überall am Körper hat das juckt wie bescheuert, tut weh und im schlimmsten Stadium führt es dazu, dass sich sogar irgendwelche Teile verabschieden und man dann irgendwann aus sich jeden Fall dran stirbt. Also nicht schön. Und da konnte er nichts gegen machen. Also in der Zeit damals, gab es da wahrscheinlich noch keine Impfmittel gegen oder irgendwie sowas. Es war ziemlich ansteckend auch. Keiner wollte mehr wirklich was mit ihm zu tun haben. Und er hatte diese Krankheit. Es hat irgendwie sein Leben ruiniert. Und ich glaube, dass Leute, die auf die Suche nach Gott gehen, ganz oft genau so etwas haben. Dass sie irgendwie verstehen, dass sie dass ihre Selbstsicherheit, dass sie ihr Leben in der Hand halten, sie alles unter Kontrolle haben, irgendwie eine Lüge ist und es irgendeinen Anlass dafür gibt. Es muss nicht immer Krankheit sein. Es kann auch irgendeine andere Katastrophe sein. Es kann irgendwas sein, eine Beziehung geht kaputt oder ein finanzielles Desaster oder irgendein großes Malheur in meinem eigenen Leben oder vielleicht sogar im Leben von Menschen, die mir nahestehen oder irgendwie so etwas. Irgendein Anlass, durch den wir merken, diese Selbstsicherheit, in der wir die ganze Zeit leben, die ist wahrscheinlich doch eine Lüge. Wir haben es nicht in unserer Hand. Wir halten unser Leben nicht in unserer Hand, sondern da sind noch andere Kräfte am Spiel. Und das merkte Naaman, dieser vollkommen selbstsichere Mann hier. Und er musste irgendwie verstehen, dass er nicht derjenige ist, der alles unter Kontrolle hat. Und das ist sehr oft so, bevor Menschen auf die Suche nach Gott gehen. Der zweite Punkt, den er verstehen musste, war, dass die Welt ihm auch nicht helfen kann. Also dieser Kerl hat wahrscheinlich die besten Beziehungen zu den besten Ärzten und Psychiatern und Heilern und Wundertätern, auch religiöse Beziehungen. Er war wahrscheinlich auch zugleich einer der obersten Priester, die dort in diesem Land Aram waren. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon längst alles probiert. Also der Gedanke, nach Israel zu gehen, ins Land der Feinde und sogar sich dort vor dem König zu demütigen und zu fragen, ob er nicht mal bei dem Gott anklopfen dürfte, das war nicht das Erste, was er wollte. Er hat wahrscheinlich die besten Ärzte und besten Beziehungen und alles gehabt. Er hat auch genug Geld gehabt, um alle Behandlungen zu bezahlen. Das war alles nicht das Problem. Aber er musste merken, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ganz viele Leute, die auf die Suche nach Gott gehen, auch hinkommen, dass sie merken, dass die Sehnsüchte oder die Nöte oder die Fragen und die Probleme, die in meinem Leben gerade sich entfalten oder die da sind. Und bei Aram war das sehr präsent, sein Ding, was ihn drückte. Krieg ich weder gelöst, noch gibt es irgendjemanden, der das lösen kann. Und das war bei Aram der Fall. Warum suchen Menschen Gott? Wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt ganz oft einen Anlass. Irgendeine Not, eine Sehnsucht, eine Frage, eine Unruhe, ein Schicksalsschlag, eine Katastrophe, eine Verunsicherung, irgendeine Krise. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst. Wir wollen gerne eine Kirche sein für alle möglichen von Menschen, die sagen, egal wo du gerade bist, wir wollen für dich eine Kirche sein, die sagt, die dir hilft, diese Suche gemeinsam zu gestalten und die dir hilft, Gott zu finden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ganz persönlich ist, wo du stehst auf deiner Reise mit Gott. Aber ich möchte dir Mut machen, beschäftige dich damit. Das ist etwas, was entscheidend wichtig ist im Leben. Ganz egal, wo man steht, ob man ganz am Anfang ist, wie bei Aram, oder ob man vielleicht sogar schon ganz lange irgendwie dabei ist. Es ist nicht so, dass man das irgendwann mal gemacht hat und damit ist das dann abgehakt, die Frage ist geklärt und man muss sich nicht mehr damit beschäftigen. Nein, es ist etwas, wo wahrscheinlich alle Menschen immer wieder hin oder dran müssen. Diese Momente sind wichtig, wo wir Gott begegnen und ihn erleben. Jesus hat mal selbst gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Also wir leben nicht einfach nur durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen oder durch die Luft, die wir atmen, sondern irgendwie in unserem Herzen, in uns drin, tief, da ist etwas, was nur von Gott gestillt werden kann. Und das ist das, was Aram verstehen musste. Er kriegt es nicht selber hin und es gibt auch niemanden sonst, der ihm helfen kann. Er braucht Gott und deshalb ging er auf die Suche nach ihm. Als Nordstern, wir haben uns diesen Namen ganz bewusst gegeben, weil wir gerne genau so etwas sein wollen. Der Nordstern, ich weiß nicht, wer von euch mal versucht hat, den am Himmel zu finden. Man kann den finden, da gibt es eine Anleitung bei Wikipedia. Man muss die hinteren beiden Sterne des großen Wagens nehmen und eine Linie zeichnen, ungefähr viermal so weit, wie die beiden auseinander sind. Und dann hat man den Nordstern. Den gibt es tatsächlich am Himmel. Und der ist wohl der hellste oder einer der hellsten Sterne am Himmel. Und er war früher für die Menschen, als noch kein Navigationssystem und kein keine Atlanten oder sowas gab, war für die Menschen, die auf Reisen waren, besonders so auf der See, war das so ein Orientierungspunkt. Weil der stand immer dort im Norden. Und dann konnte man die Karte nehmen und sie entsprechend ausrichten und seinen Weg finden. Es war quasi oft nachts ein Licht, was irgendwie leuchtete, um den Weg zu finden, um Orientierung zu bekommen. Und wir wollen gerne als Nordstern, deshalb haben wir uns so genannt, genau das sein. Wir wollen gerne eine Kirche sein, die sagt, guck mal, dort ist etwas, das Orientierung für dein Leben gibt. Wir wollen gerne so ein Wegweiser sein und sagen, da ist Gott. Lass uns gemeinsam auf die Suche gehen, lass uns das gemeinsam entdecken. Also, such Gott. Warum Menschen Gott suchen? Bei Aram war es so, bei Naaman. Zweitens, wie Menschen Gott suchen. Und das ist in Vers 5 bis 8. Also er kriegt ja dann von dieser Sklavin, der israelitischen Sklavin, einen Tipp. Die lebte wohl in seinem Haus, kam aus Israel und die hat dann der Frau von ihm den Tipp gegeben, er soll doch mal zu dem Propheten, der in Israel lebt, hingehen und dort würde ihm geholfen werden, der könnte ihm helfen mit seiner Krankheit. Und aus Verzweiflung, muss man wirklich sagen, ging er. Das war nicht die erste Adresse. Und er zog los. Und wie er das machte, also wie er nach Israel ging und kam, das ist sehr bezeichnend. Und das ist es wert, genau hinzugucken. Man muss sich diesen Auftritt in Israel vorstellen. Also es steht ja dann hier, was er so alles mitgenommen hat. In Vers 5, dann hat er quasi von diesem König einen Brief, von seinem König, einen Brief mitbekommen, ein Empfehlungsschreiben an den König in Israel. Und er zog hin und er nahm 10 Zentner Silber und 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleider mit sich. Das hat er alles dabei gehabt und man kann es kaum heute mit heutigen Werten vergleichen. Oft diese Feierkleider, die waren so edel, dass sie oft mehr wert waren als ein ganzes Land. Und er hat 10 Stück dabei gehabt. Er hat unendlich viel Gold und Silber dabei gehabt. Also der Mann hat wahrscheinlich mehr Knete im Gepäck gehabt, als alle Israeliten zusammen besaßen. Er war stinkereich. Also es war nicht nur so, dass Geld keine Rolle spielte, sondern es war auch so, er hätte den ganzen Staat kaufen können. So reich war der. Und damit kam er. Und nicht nur das, sondern er hatte auch noch sein ganzes Gefolge dabei. Und es waren jetzt nicht nur 3 Leute, sondern wahrscheinlich noch ein paar Soldaten. Das alles zeigte irgendwie etwas davon, wie er auch auftrat. Also er kam nicht alleine als Bettler, der krank war und ging zu diesem Propheten und klopfte mal an seine Tür, sondern er kam mit allem, was er hatte. Vor allen Dingen auch mit allem, was er war. Und die Art und Weise, wie er hier beschrieben wird, wie er auf diese Suche gegangen ist, die beschreibt einiges über ihn. Nämlich seine Idee war, ich tue oder ich leiste jetzt etwas Großes, damit ich etwas von diesem Gott bekomme. Ich komme und ich bringe meinen ganzen Reichtum mit und den gebe ich gerne ab und dafür bekomme ich etwas von diesem Gott, nämlich das, was ich haben will. Segen, Heilung, Rettung vor dem Tod. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie er sucht, viel darüber ausdenken, wie er über diesen Gott denkt. Weil er denkt, dass dieser Gott sich quasi mit diesem, wie er ist und was er da so alles hat, beeindrucken lässt. Und ihm deshalb, weil er so viel geben kann und so viel leisten kann oder vielleicht sogar so ein toller Kerl ist, beeindrucken lässt und dann eben sagt, okay, dann mache ich was für dich. Ich glaube, genau so ticken, also so war es, so dachte er über Gott. Und es Oder so dachte er, so funktioniert Religiosität. Und ich glaube, so ticken bis heute viele Gedanken von Menschen, wenn sie über Glauben denken. Das hört sich heute zwar ein bisschen anders an, aber es ist ungefähr ähnlich. Ich glaube, viele Menschen denken über den es da oben vielleicht gibt, so. Wenn ich seine Gebote halte, dann hört er vielleicht meine Gebete. Wenn ich ein guter Kerl bin, dann mag er mich und dann segnet er mich. Wenn ich mich anstrenge für ihn, wenn ich vielleicht sogar Opfer bringe, irgendwas lasse oder so, dann mag er mich und dann rettet er mich oder irgendwie sowas. Und das war die Art und Weise, wie auch Naaman Gott suchte. Oder er dachte, dass es dieser Gott ist, auf dem er auf der Suche ist. Ich glaube, dass gute Sachen machen offensichtlich im Glauben, auch im christlichen Glauben, ja nichts Schlechtes ist. Aber wenn wir diese Idee zum Prinzip des Denkens und Suchens nach Gott machen, dann laufen wir eindeutig in die Irre. Naaman hatte diese Krankheit. Und es ist ja ganz lustig, also es ist lustig, war es nicht, aber es ist bezeichnend, dass er sie irgendwie hatte, weil ich glaube, dass es kein Zufall war, sondern Bestimmung, weil Gott ihm damit etwas zeigen wollte. Er wollte ihm zeigen, die Art und Weise, wie du über mich denkst, da muss ich was ändern. Dieser Aussatz, er zeigte äußerlich etwas, was Naaman über sein Herz eigentlich verstehen sollte. Und zwar, dass es in ihm gar nicht so toll aussieht, wie er sich selbst eigentlich eingestehen möchte und nach außen zeigen möchte. Ich habe vor kurzem einen ganz interessanten, oder wir mit ein paar Leuten haben vor kurzem einen ganz interessanten Film geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der Gott des Gemetzels. So eine Komödie, die spielt in einem einzigen Zimmer in New York und dauert irgendwie 1 Stunde 20. Und das Geniale ist eigentlich nur 4 Schauspieler, die ganze Zeit so 4 Charaktere darstellen, die am Anfang ganz nett sind. Der Anlass ist, dass die beiden Söhne dieser beiden Paare sich geprügelt haben und einer irgendwie dabei 2 Zähne verloren hat. Und die treffen sich also, um das zu besprechen. Und es fängt alles ganz gepflegt an und es endet im totalen Chaos. Und es ist ein herrlicher Film über, oder es ist eigentlich ein Theaterstück, was verfilmt worden ist, darüber, wie Menschen versuchen, ihre Fassaden, ihre schönen Fassaden des guten Benehmens und der tollen Absichten aufbauen und wie sie irgendwann fallen und eigentlich das wahre Ich dahinter rauskommt. Und es gibt einen tollen Moment in diesem Film, wo Christoph Waltz, oder Alan, gespielt von Christoph Waltz, dann sagt zu einer anderen: In Wahrheit kümmern wir uns doch nur um uns selbst. Bei aller vorgetäuschten Rücksicht und Fürsorge. Und wir alle haben irgendetwas, wodurch wir uns versuchen zu retten. Irgendetwas, womit wir uns selbst sagen wollen, wir sind gut, wir sind besser. Bei Naaman war es, er wollte zeigen, und zwar extrem, dass er ein guter Kerl ist und dass er das auch verdient hat und dass es eigentlich kaum jemanden gibt, dem Gott diese Heilung mehr gönnen sollte als ihm. Und so trat er da auf. Aber eigentlich war das eine Fassade, die er hatte. Und interessanterweise hat diese Krankheit genau das auch so ein bisschen äußerlich gezeigt, was innerlich das Problem war. Er liebte das gute, schöne Bild von sich selbst, dem guten Kerl, dem starken Feldherrn, diesem Typ, der sagt, ich habe alles unter Kontrolle und ich schaffe das schon. Er liebte dieses mehr als die wahre Realität. Die Realität von Naaman war, dass er ein selbstverliebter Kerl war, der andere Menschen unterdrückte und ihnen viel Leid zufügte und eben nicht alles unter Kontrolle hatte. In Markus 2 gibt es eine interessante Begebenheit. Da ist Jesus in einem Haus und es kommen ein paar Freunde und bringen einen gelähmten Mann. Das ist ganz ähnlich wie hier. Ein Mann, der auch eine Krankheit hat, der zu Gott kommen will und nach Heilung sucht. Und sie bringen ihn zu Jesus und offensichtlich ist, was sie wollen, nämlich, dass er Heilung bekommt. Und was sagt Jesus? Er sagt zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist zwar nicht da nieder, es ist nicht hingeschrieben, aber ich glaube, das, was die Freunde von diesem jungen Mann gedacht haben, war, Jesus, deshalb haben wir den aber jetzt nicht hierher gebracht. Das ist nicht sein Problem. Aber ich glaube, was Jesus vielleicht dann geantwortet hätte, war, dann habt ihr eigentlich gar nicht wirklich verstanden, was sein wirkliches Problem ist. Diese Krankheit ist vielleicht ist nur ein äußerlicher Ausdruck von dem, wie es eigentlich in ihm aussieht. Und so war das bei Naaman auch. Ich glaube, dass Gott in unser Leben diese Dinge manchmal zulässt, diese schwierigen Momente, damit wir auf die Suche gehen. Bei Naaman war es so, dass er verstehen musste, dass er die Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann. Und dass auch innerlich da etwas da ist, eine Krankheit, die in seinem Herzen da ist. Jesus sagte in dieser Begebenheit mit dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Sünde, das ist ein Wort, das in der Bibel oft gebraucht wird, um genau diese Dinge zu beschreiben, die wir nicht gerne nach außen zeigen. Die Sachen, die wir lieber, ja, die nicht so schön sind in uns. Sachen wie Neid oder Hass oder Unkontrolliertheit, Zorn, all diese Dinge, diese Eigenschaften, die wir in uns selber haben, die wir wahrscheinlich sogar kennen, die rauskommen, wenn wir durch Stress geraten zum Beispiel, und die dann so richtig nicht schön werden. Also sind wir eigentlich auch so Das ist auch in uns. Ich kenne das selber von mir. Und ich weiß ganz genau, dass in mir Potenzial steckt, ganz schön viele Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind. Und sogar die zu verletzen, die ich am meisten mag. Und wir lieben alle dieses Bild von uns, was wir gerne lieber aufbauen. Ich mag am liebsten von mir, wenn alle Leute von mir denken, dass ich ein guter Ehemann bin, ein guter Vater, ein guter Sohn, ein guter Leiter, ein guter Pastor, ein guter Freund und so weiter. Und natürlich zeige ich diese ganzen Eigenschaften auch allen Menschen am liebsten. Und na klar, gestehen wir uns auch so ein paar Schwächen ein, die hat ja irgendwie jeder, aber eigentlich sind es ja doch immer die anderen in der Welt, die verantwortlich sind für die Probleme. Also an uns liegt es nicht. So ein paar Schwächen haben wir zwar, aber die sind ja nicht so schlimm, dass alles so schrecklich wird. Nicht wir, wir sind eigentlich gut. Und ich merke bei mir selber, wie sehr ich dieses Bild von mir mag und wie sehr es mich davon ablenkt, wie ich wirklich bin. Und ich nicht ehrlich bin und wahrscheinlich sogar genauso. Also ich, diesen Film, wer nicht gesehen hat, ich lade dazu herzlich ein. Wir haben sogar, kann man gerne ausleihen, wie da in diesem Theaterstück gezeigt wird, auf einmal diese Masken fallen und die Leute ehrlich werden mit dem, wie sie wirklich sind. Und ich glaube, das ist einer der Momente in Naamans Leben gewesen, wo er gemerkt hat, ich bin gar nicht so der Tolle, obwohl er es immer noch versucht hat. Ich hatte diese Woche einen Moment, wo jemand, ein Freund von mir, genau diesen anderen Stefan, diese andere Seite auch gesehen hat, mal abgekriegt hat. Den, den ich am liebsten verstecken würde. Den ich nicht so gerne eingestehe. Und es war wirklich nicht so toll. Es war eigentlich sogar ziemlich peinlich. Und ich musste mich hinterher entschuldigen und ich brauchte Vergebung. Und ich glaube, dass Gott das genau Naaman zeigen wollte. Dass er eben nicht der Typ ist, der alles unter Kontrolle hat, sondern dass er derjenige ist, der genau das auch ist. Und auf einmal äußerlich war das alles sichtbar und innerlich war es eigentlich auch ganz genauso. Aber er kam zu Gott und wollte Gott zeigen, ich kann hier was Tolles tun. Aber Gott wollte ihm zeigen, vielleicht bist du gar nicht so. Er wollte vor Gott nicht klein und bedürftig und hilflos und krank dastehen, sondern er wollte zeigen, ich kann was. Ich bin jemand. Hier ist nicht irgendwer, der an deine Tür klopft, Gott. Aber Naaman sollte begreifen, dass dieser Gott ganz anders tickt, als der, den er sich vorgestellt hatte. Er sollte verstehen, dass Gott nicht aufgrund von Leistung heilt oder segnet oder rettet, sondern aus reiner Gnade, einfach nur geschenkt. Gott heilte Naaman ja dann auch. Also wenn man die Geschichte weiterliest, ich habe diese Vers 14 ja auch abgedruckt, da ist er dann in den Jordan gestiegen. Wie das genau dazu gekommen ist, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und dann wurde er wieder gesund. Also er hat ja, Gott hat ja den Naaman geheilt, aber nicht, indem er das ganze Geld da ließ. Und wenn man die Geschichte fertig liest, Naaman nimmt hinterher alles wieder mit zurück. Das ganze Geld, die ganzen schönen Dinge, die gehen alle wieder mit zurück in sein Hause und Gott lässt sich dafür nicht bezahlen. Es gibt überhaupt nichts und das sollte Naaman lernen, was wir tun können, damit Gott uns segnet, uns mag, uns liebt, uns rettet, uns hilft. Sondern, das musste Naaman verstehen, dieser Gott funktioniert so, dass er uns liebt und aus Gnade helfen will. Und das ist das Evangelium. Das ist ein ganz wesentlicher Kernpunkt des Evangeliums. Wenn wir über Evangelium reden, dann glauben wir Christen daran, dass Gott heilt, segnet, liebt, rettet. Und zwar nicht nur gute Menschen. Nicht die, die denken, ich bin der Tolle. Sondern er rettet einfach aus Gnade. Einfach, weil er beschenken möchte. Ohne, dass wir etwas dafür tun können. Sogar tun dürfen oder tun sollen. Und genau das wollte er Naaman beibringen. Das ist ein wesentlicher Moment des Evangeliums. Aus Gnade. Wir sind gerettete Sünder. Oder anders gesagt, wir sind unperfekte Menschen, die von Gott aus Gnade geliebt werden. Und diese Rettung oder diese Begnadigung ist möglich, wenn man an ihn glaubt. Und so können wir auch miteinander umgehen. Ich glaube, Menschen, die das erlebt haben, die fangen auch an, anders miteinander zu leben. Weil sie auch untereinander anfangen können, diese Masken abzusetzen und zu sagen können, es gibt ein ehrliches, wahres Ich. Und das ist gar nicht so toll, wie ich es gerne zeigen möchte. Und eigentlich bin ich überhaupt nicht besser als du. Ich tue auch irgendwie nicht mehr so, sondern ich kann ganz ehrlich sein damit. Das heißt ja jetzt nicht, dass man dann, ja, dann mache ich ganz viele schlimme Dinge, weil jetzt bin ich eigentlich ehrlich. Das ist auch nicht so der Idee, aber wir können anders damit umgehen, dass diese Dinge in uns da sind. Und wir können damit in einer Gemeinschaft von nicht perfekten Menschen, die Gottes Schönheit und Gnade erleben, leben und vielleicht sogar anfangen, damit klarzukommen. Aber wie können wir zu solchen Menschen werden? Wie können wir zu solchen Menschen werden? Also das erste war, warum suchen Menschen Gott? Das zweite, wie suchen Menschen Gott? Wir haben bei Naaman gesehen, dass die Art und Weise, wie er gesucht hat, ganz schön viel darüber sagt, wie er eigentlich ist. Und jetzt das dritte, wie sucht Gott uns eigentlich? Der Schlüssel zu dieser Frage, wie können wir zu solchen Menschen werden, steckt in dieser Geschichte im Naaman, im wahren Helden dieser Story. Und ich liebe diesen Teil der Geschichte. Wenn ihr gerne nochmal reingucken wollt, es gibt eine Person in diesem Teil der Geschichte, die der wahre Held der Geschichte ist. Das ist weder Naaman, noch der König, noch der Prophet. In Vers 2 taucht ein kleines israelitisches junges Sklavenmädchen auf. Ihre Geschichte wird hier nicht ausführlich erzählt, aber man kann sie sich aus den Informationen, die der Text gibt, zusammendenken. Es steht hier, die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Das hebräische Wort für Mädchen, was hier steht, bedeutet, dass sie wahrscheinlich zwischen 12 und 16 Jahre alt war, also ein Teenager. Soldaten hatten sie gefangen genommen und waren dabei wahrscheinlich ziemlich gewaltsam gewesen. Sie waren in das Gebiet der Feinde vorgedrungen. Wahrscheinlich hat sie mit angesehen, wie ihre Eltern und Geschwister, ihre Familie entweder auch versklavt oder sogar getötet wurde, wie ihre Stadt, ihr Haus verbrannt wurde. Man hat sie aus ihrer Heimat verschleppt, sie misshandelt, ihr Gewalt angetan. Sie war eine Sklavin im Ausland und eine Frau. Was in der damaligen Zeit bedeutete, dass sie am untersten Ende des untersten Teils der untersten Schicht der Gesellschaft war. Sie hatte keine Rechte, keine Hoffnung, keine Zukunft. Und wer war dafür verantwortlich? Der Mann, in dessen Haus sie sogar leben musste. Naaman selbst. Er war der Oberbefehlshaber der aramäischen Armee. Er war derjenige, der diese Feldzüge nicht nur anordnete, sondern wahrscheinlich sogar dabei war. Sie musste in dem Haus des Mannes leben, der ihr Leben ruiniert hat, ihre Familie umgebracht hat, sie weggeschleppt hat und dafür verantwortlich war, dass sie selber ganz unten angekommen war und keine Zukunft hatte. Und jetzt hatte er diese unheilbare Krankheit, die auf kurz oder lang zum Tod führen würde. Und ehrlich gesagt, ich finde es der Wahnsinn, wie sie reagiert. Also wie hat sie nicht reagiert? Sie hat nicht reagiert. Ha! Endlich! Das geschieht ihm recht. Dieser fiese Typ, Gott bestraft ihn. Yes! Heute Morgen ist ihm wieder ein Finger abgefallen. Ja! Er soll leiden für das, was er getan hat. Ich gönne es ihm. Ich weiß zwar, wie ich ihm helfen könnte. Ich könnte ihm von diesen Propheten in Israel erzählen, aber ne, der soll die Suppe auslöffeln. Da ist er selbst dran schuld. Vielleicht muss man es nicht so gehässig machen, aber jeder hätte verstehen können, wenn gerade sie ihm nicht geholfen hätte, sondern ihm den Tod an den Hals gewünscht hätte. Aber so hat sie nicht reagiert. Und das finde ich unglaublich. Wenn man diesen Vers liest, wo sie dann in Vers 3, also niemand hat sie ja auch gefragt. Es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand sie gefragt hat. Hast du eigentlich eine Idee, wie wir das hier lösen können? Hast du nur irgendein geheimes Kräuterrezept aus Israel, was man mal probieren könnte? Nein, sie geht selbst zu der Frau von dem Namen, sie hatte wahrscheinlich zu ihm gar keinen direkten Zugang, und sagt, und das finde ich unglaublich, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. In diesem Satz steckt sogar sowas wie Mitleid. Liebe? Sie wünscht ihm das Beste. Und deshalb geht sie hin und sagt, hey, ich habe da eine Idee und ihr solltet das mal ausprobieren. Wenn nur mein Meister das wüsste. Sie wünscht ihm das Beste und sie entscheidet sich dann da, ihm diesen Tipp zu geben. Wie ist sowas möglich? Wie kann sowas sein, dass sie so etwas tut? Ich glaube, sie muss ihm vergeben haben für das, was er getan hat. Sie muss irgendwie dahin gekommen sein, dass sie ihm nicht den Tod an den Hals wünscht. Aber wie? Sie hat ihm wahrscheinlich vergeben. Und das kostet etwas. Vergebung bedeutet, ich erlasse jemanden seine Schuld. Also wenn zum Beispiel der Nils sagt, hey Stefan, ich will heute Abend noch bei McDonald's vorbei, kannst du mir die 5 Euro leihen? Ich gebe ihm 5 oder 10, ich gebe ihm die 10 Euro. Zeit, dass man für 5 Euro bei McDonald's satt wird, ist auch vorbei. Also ich gebe ihm 10 Euro und auf dem Weg zu McDonald's verliert er die. Ja? Gut, der Nils, weil ein anständiger Kerl ist, wird wahrscheinlich 10 Euro von sich nehmen, aber ich könnte auch sagen, ich vergebe es dir. Ja? Dann, okay, dann ist es in Ordnung, was kein Problem ist. 10 Euro tun nicht weh. Allerdings, wenn der Nils wenn ich mir beim Nils sein Auto leihe, dein Auto ist einfach mehr wert als meins, wenn ich mir dein Auto leihe, ja, und damit mal irgendwo hinfahren muss, du würdest es mir vielleicht geben, und ich fahre damit und fahre das Ding so voll gegen die Wand, dass es richtig voller Totalschaden ist, und ich dann zu dir kommen würde und sage, Nils, tut mir leid, kannst du mir vergeben, dann könnte der Nils sich das auch überlegen, aber in dem Moment merken wir, wenn er vergeben würde, das würde was kosten. Weil hier ist ja ein Schaden entstanden. Und Vergebung bedeutet immer, dass einer von uns beiden irgendwie, du brauchst ein Auto, die Kosten auf sich nehmen muss. Also Vergebung bedeutet in dem Fall und in jedem Fall, dass ich sage, okay, ich übernehme die Kosten. Und in so einem Fall ist es noch, kann man es schön ausrechnen, weil es ist einfach eine Zahl, die man bezahlen muss. Aber was ist mit Kosten oder mit Schuld, die man nicht in Zahlen ausdrücken kann? Dieses Mädchen, der ging es nicht um Geld. Dass sie diesen Mann vergeben konnte, hat was ganz anderes damit zu tun, dass ein bestimmter Betrag ausgerechnet werden konnte, den er bezahlen konnte, und dann war es das. Sondern sie hatte emotionalen Schaden, sie hatte existenziellen Schaden, sie hatte tiefgehende Verletzungen in sich. Und diesen Mann zu vergeben, zu sagen, ich höre auf, dich zu hassen und dir den Tod an den Hals zu wünschen, ich will sogar dein Bestes, das hat für sie bedeutet, dass sie irgendwie diese emotionalen inneren Kosten auf sich genommen hat und gesagt, okay, ich komme damit selber klar. Und wie geht das? Ich glaube, dass dieses Mädchen, weil sie redet ja von diesem Propheten, den sie offensichtlich irgendwie kannte, von diesem Propheten, bevor sie als Sklavin verschleppt wurde, gehört hatte von diesem Gott, der sie liebt ohne Bedingung, der vergeben hat schon längst, der vergeben will, der etwas schenken will und der ihr mehr als ein unendliches Guthaben an emotionalem Potenzial gegeben hat und sie vergeben konnte. Ich glaube, wir können nicht einfach vergeben aus dem Nichts heraus. Aber wenn wir erleben, wie Gott uns vergibt, wie Gott uns einfach so, weil er uns mag, ohne dass wir etwas dafür tun, segnet und hilft und beschenkt, sie muss das erlebt haben und aus dieser Motivation hat sie es wahrscheinlich weitergeben können. Naaman suchte und erlebte Vergebung und Heilung, weil er in seinem Leben einen leidenden Sklaven hatte. Wir haben auch einen leidenden Sklaven. So hat Jesus sich einmal selbst bezeichnet als Sklaven, als denjenigen, der alles auf sich nimmt, der seine Freiheit aufgibt, und der für das, was wir so in uns haben, bezahlt hat längst. Der unsere Schuld bezahlt hat. Der nicht gesagt hat, ich lasse euch dafür leiden, das könnt ihr selber auslöffeln und ich wünsche euch eigentlich den Tod an den Hals. Sondern der gesagt hat, ich komme und bezahle das alles. Und ich glaube, dass dieses Mädchen deshalb vergeben konnte, weil sie diesen Gott erlebt hat und ihm begegnet ist. Lange bevor Jesus je gelebt hat. Denn Gott war vorher schon eigentlich genauso. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium von dem Gott, der liebt und vergibt, weil er will. Ohne, dass wir etwas dafür tun müssen. Und ich glaube, dass wenn wir das erleben, dass es uns befreit von dem Drang, erstens uns anders darzustellen, als wir sind und ehrlich zu sein vor uns, vor Gott und vor anderen. Und ich glaube, dass es uns zweitens auch fähig macht, in einem Maß, das fast unverschämt ist, vergeben zu können. Und es schafft eine Gemeinschaft von Menschen, die beginnen, auf einmal mit anderen Prinzipien miteinander zu leben. Dieses Evangelium, was Naaman da erlebt hat, dieser Gott, den Naaman erlebt hat, der ist genauso heute noch erlebbar. Und ich wünsche mir für mich selbst und für uns alle, dass wir ihn erleben. Ich glaube, dass ein Erlebnis mit ihm, eine Begegnung mit ihm uns verändert, so wie es Naaman verändert hat. Und er ist, glaube ich, anders nach Hause gegangen. Wie das mit Naaman weitergegangen ist, das machen wir in den nächsten beiden Sonntagen. Da kommen noch richtig schöne Teile. Also da lade ich euch herzlich zu ein. Aber ich wünsche euch, dass diese Begegnung, diese Erlebnisse mit Gott, dass ihr die habt. Geht auf die Suche. Sucht diesen Gott. Er lässt sich finden. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du damals diesem Naaman, diesem mächtigen Herrscher begegnet bist. Und es hat sein Leben verändert. Und ich glaube, dass du hast mir gezeigt in dieser Geschichte, wie du eigentlich bist, in diesem Erlebnis Naamans. Und ich bitte dich, dass du uns allen diese Momente gibst, heute, in dieser Woche, wo wir dir begegnen und wo wir verstehen, wie du eigentlich bist. Und ich bitte dich, dass du dich von uns finden lässt und uns segnest. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht diejenigen mag und liebt und hilft und heilt und segnet, die gut sind und die Großes vorzuweisen haben, sondern alle, die sich von dir finden und retten lassen wollen. In Jesu Namen. Amen.